You touch my tra-la-la. Thank you.

Ich brauche jetzt das Hotline. eine Welle. Aha, wie war das? Dreifacher Doppelnussbecher. Dreifacher Doppelnussbecher. Welle.